Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Yesterday we learned that every single Christian has the Holy Spirit. Gestern haben wir gelernt, dass jeder einzelne Christ den Heiligen Geist hat. This is actually a very important truth to believe. Es ist wirklich wichtig, diese Wahrheit zu glauben. Because if you don't learn to cooperate with the Holy Spirit, denn wenn du nicht lernst, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten, how are you going to experience the work of the Holy Spirit? Wie willst du dann das Wirken des Heiligen Geistes erleben? Once I understood this beautiful truth, als ich diese wunderbare Wahrheit verstanden hatte, I decided that I have to develop a relationship with the Holy Spirit. Beschloss ich, eine Beziehung mit dem Heiligen Geist aufzubauen. Which of course is very difficult if you don't believe that he actually is inside of you. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn du nicht daran glaubst, dass er tatsächlich in dir ist. But once you are sure in your heart, because it's the truth of the Bible, sobald du aber in deinem Herzen sicher bist, weil es die biblische Wahrheit ist, that the Holy Spirit lives inside of you from the day that you're saved, dass der Heilige Geist vom Tag deiner Rettung an in dir lebt, you can simply in your heart turn inwards and communicate with him whenever you want to. Kannst du dich einfach in deinem Herzen nach innen wenden und mit ihm kommunizieren, wann immer du es willst. And then verse 14, the Passion translates it the way it actually is in the original. Vers 14 wird in der Passion-Übersetzung so übersetzt, wie es im Original steht. He, and that's of course talking about the Holy Spirit, er, damit ist natürlich der Heilige Geist gemeint, is given to us like an engagement ring. Oh, I love that. Ist uns wie ein Verlobungsring gegeben. Oh, ich liebe das. Why do I love that? Warum liebe ich das? Because it's the Holy Spirit that's my engagement ring that guarantees me Jesus is going to marry me. Weil der Heilige Geist mein Verlobungsring ist, der mir garantiert, dass Jesus mich heiraten wird. I have been part of many people's lives for a long time. Ich bin schon seit langem Teil des Lebens vieler Menschen. Just because of what I've done with my life and in my life. Einfach aufgrund dessen, was ich mit meinem Leben und in meinem Leben getan habe. So I've witnessed many engagements. Ich habe schon viele Verlobungen miterlebt. Every time that I remember, the engagement is always a very special event. Ich erinnere mich, dass Verlobungen immer ein ganz besonderes Ereignis sind. When people are together for a long time, boy and girlfriend, wenn Menschen schon länger zusammen sind, also in einer Freund- und Freundin-Beziehung, everybody around them gets anxious. Sind alle um sie herum gespannt. When are you finally going to get engaged? Wann verlobt ihr euch endlich? People don't ask really so much a boy and girlfriend, when are you finally going to get married? They say, when are you going to get engaged? Die Leute fragen nicht unbedingt einen Freund und seine Freundin, wann werdet ihr endlich heiraten? Sie fragen, wann verlobt ihr euch? And what happens? Was passiert dann? The moment that ring is on the girl's finger. Sobald der Ring am Finger des Mädchens ist, it is spread all over the social media and sent a photo to every contact. Wird es in den sozialen Medien verbreitet und ein Foto an alle Kontakte geschickt. I remember both of our sons, they didn't tell us that they got engaged. They simply sent a photo of the finger with a ring on it. Ich erinnere mich, dass unsere beiden Söhne uns nicht gesagt haben, dass sie sich verloben, sondern sie haben einfach ein Foto des Fingers mit einem Ring daran geschickt. And from that moment on, one anxiously works towards that time of the wedding. Von diesem Moment an fiebert man dem Zeitpunkt der Hochzeit entgegen. So you have been given an engagement ring, that means Jesus will marry you. Du hast also einen Verlobungsring bekommen, das bedeutet, dass Jesus dich heiraten wird. He is anxiously waiting for that moment of the wedding. Er wartet sehnsüchtig auf diesen Moment der Hochzeit. And this was Paul's passion, not only to the Ephesians, but it was his general passion for the church. Dies war Paulus' Leidenschaft, nicht nur für die Epheser, sondern generell für die Gemeinde. That the church would actually live as an engaged bride for her beloved bridegroom. Dass die Gemeinde tatsächlich wie eine verlobte Braut für ihren geliebten Bräutigam lebt. That she would anxiously wait and long and desire for the moment of the wedding. Dass sie gespannt und sehnsüchtig auf den Moment der Hochzeit wartet. So Paul says, the Holy Spirit is your engagement ring. Paulus sagt also, dass der Heilige Geist dein Verlobungsring ist. And then he says, as the first installment of what's coming. Dann sagt er, als erste Rate dessen, was kommen wird. Every time you relate to the Holy Spirit or you connect to the Holy Spirit in you, jedes Mal, wenn du in Beziehung zum Heiligen Geist trittst oder dich mit dem Heiligen Geist in dir verbindest, always just pause in your own heart and remember that the wedding is coming. Halte in deinem eigenen Herzen inne, erinnere dich daran, dass die Hochzeit bevorsteht. And get excited about that beautiful guarantee that Jesus will for sure marry you. Und freue dich über diese wunderbare Garantie, dass Jesus dich ganz sicher heiraten wird. And Paul says, he is our hope promise of a future inheritance. Paulus sagt, er ist unser Hoffnungsversprechen auf ein zukünftiges Erbe. So God has you as an inheritance, but you've also been guaranteed an inheritance. Du bist also Gottes Erbe, aber dir ist auch ein Erbe garantiert worden. I've heard people say that, see, our inheritance is only in the future. Ich habe Leute sagen hören, siehst du, unser Erbe liegt nur in der Zukunft. But it doesn't say that he is our hope promise of an only future inheritance. Es heißt aber nicht, dass er unser Hoffnungsversprechen für ein Erbe ist, das nur in der Zukunft liegt. We do have an inheritance in the future. Heaven is a reality that belongs to us. Wir haben ein Erbe in der Zukunft. Der Himmel ist eine Realität, die uns gehört. And we should never lose sight of that reality. Wir sollten diese Realität nie aus den Augen verlieren. While this is a great inheritance that every Christian should be very much looking forward to. Auch wenn dies ein großartiges Erbe ist, auf das sich jeder Christ sehr freuen sollte, it's not the only inheritance. Ist es nicht das einzige Erbe. We have already inherited everything that belongs to Jesus right here in this earth. Wir haben bereits alles geerbt, was Jesus hier auf dieser Erde gehört. Yesterday I spent time with a very precious friend. Gestern verbrachte ich Zeit mit einer sehr geschätzten Freundin. I did the wedding 2.5 years ago. Vor 2.5 Jahren habe ich sie getraut. And she lost her husband suddenly through a car accident. Vor kurzem hat sie ihren Mann ganz plötzlich durch einen Autounfall verloren. And you know what she said to me? Weißt du, was sie mir sagte? She said to me, Reinhard, for me to desire my husband back into my life would be very selfish and it would not please God. Sie sagte, Reinhard, wenn ich mir meinen Mann zurückwünschen würde, wäre das sehr egoistisch und würde Gott nicht gefallen. She said, I don't want to be selfish. Sie sagte, ich will nicht egoistisch sein. My husband is where he needs to be with Jesus in heaven forever. Mein Mann ist dort, wo er sein soll, für immer bei Jesus im Himmel. And she asked no question about the accident, why did it happen, and how could this take place? Sie stellt auch keine Fragen bezüglich des Unfalls. Warum ist es passiert? Wie konnte es dazu kommen? She's focusing on the reality of heaven where her husband is now enjoying Jesus. Sie fokussiert sich auf die Realität des Himmels, wo ihr Mann jetzt Jesus genießt. And we Christians, we need to spend a lot more time meditating, dreaming and thinking about our future inheritance. Wir Christen müssen viel mehr Zeit damit verbringen, über unser zukünftiges Erbe zu meditieren, zu träumen und nachzudenken. While we already enjoy the inheritance that we have now in Jesus Christ. Während wir bereits das Erbe genießen, das wir schon jetzt in Jesus Christus haben. Abundant life, victory. Leben in Fülle, Sieg. Power over all the works of the enemy. Macht über alle Werke des Feindes. Provision, healing. Versorgung, Heilung. All for us now. All das ist für uns jetzt. But there's also waiting another great inheritance. Aber es gibt noch ein weiteres großartiges Erbe, das auf uns wartet. I will see you tomorrow. Bis morgen.